blaugrau unter dem stumpfen Abendhimmel nach Süden hin. Rechts, weit im Westen, glühten die Berge von Gondor unter einem feuergefleckten Himmel. Links, unter den hochgetürmten Wellen von Mordor, herrschte Dunkelheit. Und aus der Dunkelheit kam das langgestreckte Tal, dessen Sohle sich stetig verbreiternd steil zum Anduin abfiel. Auf dem Talgrund floss ein eiliger Bach. Frodo hörte sein steinernes Murmeln durch die Stille heraufdringen. Und neben ihm, auf dem diesseitigen Ufer, wand sich eine Straße wie ein blasses Band in die kalten grauen Nebel hinunter, die kein Strahl der untergehenden Sonne mehr erreichte. Weit in der Ferne dort, wie auf einem Schattenmeer schwimmend, glaubte Frodo, die trüben Umrisse hoher, verfallener Bauten und abgebrochener Turmzinnen zu erkennen. »Weißt du, wo wir sind?« fragte er Gollum. »Ja, Chef. Gefährliche Gegend. Das ist die Straße, Chef, die vom Mondturm zur Trümmerstadt am Flussufer führt. Die Trümmerstadt, jawohl, sehr böser Ort voller Feinde. Hätten dem Rat der Menschen nicht folgen sollen. Hobbits sind weit vom Weg abgekommen. Müssen jetzt nach Osten gehen, da hinauf.« Er schwenkte den dünnen Arm zu den umdämmerten Bergen hin. »Und auf der Straße können wir nicht gehen, oh nein! Grausames Volk kommt da entlang, vom Turm herunter!« Auf die Straße hinab. Jetzt zumindest bewegte sich nichts darauf. Verödet schien sie, zu den leeren Ruinen im Nebel hinzuführen. Aber etwas Beunruhigendes lag in der Luft, als herrschte dort tatsächlich ein reges Kommen und Gehen, das ihre Augen nur nicht sehen konnten. Frodo schauderte es, als er noch einmal zu den fernen Zinnen hinsah, die nun in der Nacht verschwammen, und das Geräusch des Wassers klang kalt und tödlich. Die Stimme des Morgulduin, des vergifteten Bachs, der vom Tal der Geister herabfloß. »Was machen wir nun?« sagte er. »Wir sind lange und weit gelaufen. Sollen wir uns in den Wäldern hinter uns einen versteckten Ruheplatz suchen?« »Nicht gut sich bei Dunkelheit verstecken«, sagte Gollum. »Bei Tag müssen Hobbits sich jetzt verstecken, jawohl, bei Tag.« »Ach, lass«, sagte Sam, »wir müssen eine Weile ausruhen, können ja um Mitternacht wieder aufstehen. Dann ist es noch stundenlang dunkel, lange genug für einen weiten Marsch, wenn du den Weg weißt.« Widerstrebend fand Gollum sich damit ab und ging zurück zu den Bäumen und ein Stück weit ostwärts am ausgefransten Saum des Waldes entlang. Auf dem Boden wollte er so nah an der gefährlichen Straße nicht rasten, und nach einigem Hin und Her kletterten sie alle in die Gabelung einer großen Steineiche, deren dicke Äste, wo sie zusammen aus dem Stamm hervorwuchsen, ein gutes Versteck und einen halbwegs bequemen Ruheplatz boten. Die Nacht brach herein, und unter dem Baumdach wurde es stockfinster. Frodo und Sam tranken etwas Wasser und aßen Brot und Trockenfrüchte, Gollum aber rollte sich sogleich zusammen und schlief. Die Hobbits taten kein Auge zu. Kurz nach Mitternacht musste Gollum erwacht sein. Sie bemerkten plötzlich seine fahlen Augen, die sie unbedeckt anblinkten. Er horchte und schnüffelte, was bei Nacht, wie ihnen schon früher aufgefallen war, seine geläufige Methode zu sein schien, die Zeit einzuschätzen. »Sind wir ausgeruht? Haben wir schön geschlafen?« sagte er. »Dann gehen wir.« »Weder noch«, brummte Sam. »Aber gehen wir, wenn's sein muss.« Sofort ließ Gollum sich aus dem Geäst fallen und landete auf allen Vieren. Die Hobbits folgten gemächlicher. Sie gingen weiter ostwärts, Gollum voran, ins dunkle, ansteigende Land hinein. Sehen konnten sie wenig, denn die Nacht war nun so finster, dass sie die Baumstämme kaum bemerkten, ehe sie gegen sie stießen. Der Boden wurde unebener und das Gehen schwieriger, aber das schien Gollum nicht zu stören. Er führte sie durch Gebüsche und Dornengestrüpp, bald am Rande einer Bodenspalte oder Grube entlang, bald in schwarze, buschbewachsene Mulden hinunter und wieder hinaus. Und wenn es einmal ein wenig bergab ging, so führte stets der nächste Hang umso länger und steiler aufwärts. Sie stiegen immer höher, beim ersten Halt schauten sie zurück, und sahen undeutlich das Dach des Waldes, der hinter ihnen lag, wie einen großen, dichten Schatten hingebreitet, dunkler als der stumpfe, dunkle Nachthimmel. Ein tiefes Schwarz schien langsam von Osten heraufzuziehen und die blass flimmernden Sterne zu fressen. Später entkam der sinkende Mond der Wolke, die ihn verfolgte, aber er war ringsum von einem kränklichen, gelben Schleier umgeben. »Bald Tag«, sagte Gollum schließlich. »Hobbits müssen sich beeilen. Im offenen Land bleiben ist gefährlich. In dieser Gegend macht schnell.« Schleppten sich hinterdrein. Bald begannen sie den Aufstieg zu einem großen Bergrücken. Zumeist war er dicht mit Stechginster und Heidelbeersträuchern und mit niedrigen, zähen Dornranken bewachsen. Doch hier und da war eine Lichtung, Narbe eines Brandes aus jüngster Zeit. Zum Kamm hin wurden die Ginsterbüsche zahlreicher, sehr alt und hoch aufgeschossen, unten dürr und kahlstämmig, oben aber dicht verzweigt und schon mit gelben Blüten, die im Dunkeln schimmerten und einen schwachen, lieblichen Duft verbreiteten. So hoch standen die Dornengebüsche, dass die Hobbits unter ihnen aufrecht gehen konnten, durch lange, trockene Gänge, deren Boden dick mit einer stachligen Laubschicht bedeckt war. Auf der anderen Seite des breiten Bergrückens machten sie Halt und krochen unter ein dichtes Gestrüpp. Das verworrene Gezweig, das bis zum Boden herabhing, wurde von wuchernden alten Wildrosen überrankt. Tief drinnen war ein Hohlraum, wie eine kleine Halle mit einem Dachgebälk aus toten Zweigen und Ranken, bedeckt mit den ersten Blättern und Trieben des Frühjahrs. Dort blieben sie eine Weile liegen, noch zu müde, um gleich etwas zu essen, und verfolgten durch die Gucklöcher das langsame Herannahen des Tages. Aber es wurde nicht Tag. Nur ein mattes, braunes Zwielicht breitete sich aus, und im Osten fiel ein stumpfer, roter Schein von unten auf die niedrigen Wolken. Es war nicht die Morgenröte. Über das faltige Land dazwischen starrten die Berge des Efelduath finster auf sie herab. Unten, schwarz und formlos, wo die Nacht nicht weichen wollte, oben mit gezackten Gipfeln und messerscharf umrissenen Graten vor den glimmenden Wolken. Ein Stück weit rechts von ihnen, schwarz inmitten der Schatten, schob sich eine breite Bergschulter nach Westen vor. »Welchen Weg nehmen wir von hier aus?« fragte Frodo. »Ist das dort der Eingang zum Morgultal, drüben hinter diesem schwarzen Massiv?« »Müssen wir jetzt schon drüber nachdenken?« sagte Sam. »Wir gehen doch sicher heute nicht mehr weiter, wenn das jetzt der Tag ist.« »Vielleicht nicht, vielleicht nicht«, sagte Gollum. »Aber wir müssen bald gehen, zur Wegscheide, jawohl, zur Wegscheide. Dahin geht es dort drüben, jawohl, Chef.« Der rote Schein über Mordor verlor sich. Das Zwielicht wurde dunkler, als im Osten große Dampfwolken aufstiegen und über sie hinkrochen. Frodo und Sam aßen etwas und legten sich dann hin, aber Gollum war rastlos. Von ihren Vorräten wollte er nichts essen, aber er trank einen Schluck Wasser und kroch schnüffelnd und brabbelnd unter den Büschen herum. Dann plötzlich verschwand er. »Auf Jagd, nehme ich an«, sagte Sam und gähnte. Er durfte als erster schlafen und fiel bald in einen tiefen Traum. Er war wieder in Beutelsend und suchte im Garten nach irgendetwas, hatte aber einen schweren Sack auf dem Rücken, so daß er gebückt gehen musste. Alles kam ihm irgendwie verwildert und verkrautet vor, und unten an der Hecke griffen Farn und Dorngestrüpp auf die Beete über. »Ein Stück Arbeit für mich, so viel ist klar, aber ich bin ja so müde«, sagte er sich immer wieder. Gleich darauf fiel ihm ein, wonach er suchte. »Meine Pfeife«, sagte er, und damit wachte er auf. »Wie dumm«, sagte er zu sich selbst, als er die Augen aufmachte und sich wunderte, dass er unter der Hecke lag. »Du hast sie doch die ganze Zeit im Rucksack gehabt.« Dann begriff er erstens, dass er im Rucksack zwar vielleicht die Pfeife hatte, aber kein Kraut, und zweitens, dass er hunderte von Meilen weit von Beutelsend war. Er setzte sich auf. Warum hatte der Chef ihn über seine Zeit weiterschlafen lassen, fast bis gegen Abend? »Hast du nicht geschlafen, Herr Frodo?« sagte er. »Wie spät ist's? Scheint bald Abend zu werden.« »Nein, das nicht«, sagte Frodo. »Aber der Tag wird dunkler statt heller. Immer dunkler. Soweit ich es sagen kann, ist es noch nicht Mittag, und du hast erst etwa 3 Stunden geschlafen.« »Was das nur ist«, sagte Sam, »ob es ein Gewitter gibt?« »Wenn ja, dann wird es das Schlimmste, das es je gab. Wir werden uns wünschen, wir säßen in einer tiefen Höhle und nicht nur unter einer Hecke.« Er horchte. »Was ist das? Donner oder Trommeln oder was?« »Ich weiß nicht«, sagte Frodo, »das geht schon eine ganze Weile so. Manchmal ist es, als ob der Boden bebt. Manchmal, als ob die dicke Luft einem in die Ohren pocht.« Sam blickte umher. »Wo ist Gollum?« sagte er. »Ist er noch nicht wiedergekommen?« »Nein«, sagte Frodo, »von ihm habe ich nichts gesehen oder gehört.« »Na, ich kann ihn sowieso nicht ausstehen«, sagte Sam. »Überhaupt, ich habe noch nie etwas auf eine Reise mitgenommen, um das es mir weniger leid täte, wenn ich's unterwegs verlieren würde. Aber das sähe ihm ähnlich, jetzt nach all den Meilen zu verschwinden, wo wir ihn am nötigsten brauchen. Das heißt, wenn er je zu irgendetwas zu gebrauchen sein sollte, was ich bezweifle.« »Du vergisst die Sümpfe«, sagte Frodo. »Ich hoffe nur, ihm ist nichts zugestoßen.« »Und ich hoffe nur, er führt keine Lumpereien im Schilde. Und jedenfalls hoffe ich auch, er fällt nicht in fremde Hände, wie man sagen könnte. Denn dann wären wir bald in Nöten.« In diesem Augenblick war wieder ein rollendes, polterndes Geräusch zu hören, lauter jetzt und tiefer. Der Boden unter ihnen schien zu zittern. »Ich glaube, in Nöten sind wir sowieso. Ich fürchte, unsere Reise wird bald zu Ende gehen.« »Vielleicht«, sagte Sam, »aber wo Leben ist, ist noch Hoffnung, wie der Ohm immer sagt. Und was zwischen die Zähne braucht man auch, wie er meistens noch hinzufügt. Iss nun einen Happen, Herr Frodo, und dann«, wenn man es so nennen konnte, ging hin. Aus seinem Versteck heraus sah Sam nur eine mausgraue, schattenlose Umgebung, die langsam in eine form- und farblose Dämmerwelt überging. Es war schwül, aber nicht warm. Frodo schlief unruhig, wendete und wälzte sich um und um und murmelte manchmal vor sich hin. 2-mal glaubte Sam, Gandalfs Namen herauszuhören. Die Zeit schien zu kriechen. Auf einmal hörte Sam ein Zischeln hinter sich, und da war Gollum auf allen Vieren und musterte sie mit seinen fahl schimmernden Augen. »Aufwachen! Aufwachen! Aufwachen, ihr Schlafmützen!« flüsterte er. »Aufwachen! Keine Zeit verlieren! Müssen gehen, jawohl, müssen gleich losgehen! Keine Zeit zu verlieren!« Sam sah ihn misstrauisch an. Gollum wirkte erschrocken oder erregt. »Jetzt losgehen? Was hast du dir da wieder ausgeheckt? Ist doch noch gar nicht Zeit, noch nicht mal Teestunde. Jedenfalls nicht in zivilisierten Gegenden, wo man weiß, wann man Tee trinkt.« »Blödmann«, fauchte Gollum, »hier weiß niemand, wann man Tee trinkt. Oh nein, Zeit wird knapp, jawohl, vergeht's schnell. Keine Zeit zu verlieren. Müssen losgehen. Aufwachen, Chef, aufwachen.« Er zerrte an Frodo herum, und der, aus dem Schlaf hochfahrend, packte ihn beim Arm. Gollum riss sich los und wich zurück. »Sie dürfen nicht so dumm sein«, zischte er, »müssen losgehen, keine Zeit zu verlieren.« Und mehr bekamen sie aus ihm nicht heraus. Wo er gewesen war und warum er es auf einmal so eilig hatte, dazu wollte er nichts sagen. Sam misstraute ihm zutiefst und machte daraus kein Hehl. Frodo aber gab durch kein Zeichen zu erkennen, was in ihm vorging. Er seufzte, schulterte seinen Rucksack und schickte sich an, in die immer dichter werdende Dämmerung hinauszugehen. Sehr vorsichtig, jede irgend brauchbare Deckung ausnützend oder fast bis zu Boden geduckt, über die offenen Flächen hastend, führte Gollum sie den Hang hinunter. Doch inzwischen war das Licht so schwach, dass selbst ein scharfäugiges Tier der Wildnis die Hobbits in ihren grauen Mänteln kaum hätte sehen können. Und zu hören waren sie schon gar nicht. Denn sie gingen so leise, wie es nur das kleine Volk kann. Ohne dass ein Zweig knackte oder ein Blatt raschelte, huschten sie vorüber. Ungefähr 1 Stunde lang gingen sie so, schweigend, einer hinter dem anderen, bedrückt von der Dunkelheit und der Totenstille des Landes, die nur hin und wieder von einem leisen Gepolter unterbrochen wurde, wie von fernem Donner oder von Trommelschlägen in einer Mulde zwischen den Hügeln. Nachdem sie von dem Bergrücken heruntergestiegen waren, wandten sie sich nach Süden, so geradewegs, wie es Gollum nur einrichten konnte, quer über einen langen, zerklüfteten Hang, der zum Gebirge hin anstieg. Bald sahen sie, nicht weit voraus, eine Baumreihe, die wie eine schwarze Mauer vor ihnen stand. Als sie näher kamen, sahen sie, dass die Bäume riesengroß und anscheinend uralt waren. Aber noch immer ragten sie hoch auf, obwohl die Wipfel kahl oder abgebrochen waren, als hätten Sturm und Blitzschlag ihnen zugesetzt, sie aber nicht abzutöten oder zu entwurzeln vermocht. »Die Wegscheide, jawohl«, flüsterte Gollum, die ersten Worte, die einer von ihnen sprach, seit sie ihr Versteck verlassen hatten. »Da müssen wir lang.« Nach Osten abbiegend führte er sie den Hang hinauf, und plötzlich lag sie vor ihnen. Die Südstraße, die sich um die Ausläufer des Gebirges wand und hier nun in ein großes Rund von Bäumen eintauchte. »Dies ist der einzige Weg«, flüsterte Gollum. »Keine anderen Pfade mehr jenseits der Straße. Keine Pfade. Wir müssen zur Wegscheide gehen, aber macht schnell und seid still.« Verstohlen wie Späher im Lager ihrer Feinde schlichen sie zur Straße hinunter und dann an deren Westseite unter der steinernen Böschung entlang, selber grau wie ein Stein und samtfüßig wie jagende Katzen. Bald kamen sie zwischen den Bäumen hindurch und befanden sich nun in dem großen Ring, der in der Mitte offen unter dem finsteren Himmel lag. Und die Räume zwischen den mächtigen Stämmen waren wie große dunkle Torbögen einer zerstörten Säulenhalle. In der Mitte trafen sich vier Wege. Hinter ihnen lag die Straße zur Morannon, vor ihnen setzte sie den langen Weg nach Süden fort. Rechts kam die Straße vom alten Osgiliath heraufgestiegen und führte hinter der Kreuzung nach Osten ins Dunkel hinein. Der vierte Weg, der, den sie einschlagen mussten. Als sie voll Grauen einen Moment dort stehen blieben, bemerkte Frodo einen Lichtschein, der dicht neben ihm Sams Gesicht rötete. Er blickte in die andere Richtung und sah hinter einem Torbogen aus Zweigen die Straße nach Osgiliath schnurgerade und stetig abfallend nach Westen führen. In weiter Ferne dort, noch hinter dem traurigen, nun von den Schatten bedrückten Gondor, war die Sonne endlich bis unter den Rand der breiten, langsam dahintreibenden Wolkendecke geglitten und sank verheißungsvoll glühend dem noch unbesudelten Meer entgegen. Unter ihrem Schein leuchtete kurz eine riesige, sitzende Steinfigur auf, still und majestätisch wie die Argonath, die Standbilder der Könige am großen Strom. Die Jahre hatten an ihr genagt, und rohe Hände hatten sie verstümmelt. Der Kopf fehlte und war zum Hohn durch einen grob behauenen runden Stein ersetzt worden, auf den von wüster Hand ein grinsendes Gesicht aufgemalt war, mit einem einzigen roten Auge groß in der Mitte der Stirn. An den Knien und dem mächtigen Thronsessel und rings um den Sockel standen freche Schmierereien, vermischt mit den unzüchtigen Symbolen, die dem Madenvolk von Mordor geläufig waren. Im waagrecht einfallenden Licht sah Frodo plötzlich auch den Kopf des alten Königs. Er war beiseite gerollt und lag am Straßenrand. »Schau, Sam«, rief er, so erstaunt, dass er vergaß, die Stimme zu dämpfen, »schau! Der König trägt wieder eine Krone!« Von den Augen waren nur noch die Höhlen zu sehen, und der gemeißelte Bart war abgebrochen, doch um die hohe, ernste Stirn lag ein Reif von Silber und Gold. Ein Rankengewächs mit kleinen weißen Sternblüten hatte sich wie zur Ehrung des gefallenen Königs um seine Stirn geschlungen, und aus den Spalten in seinem steinernen Haar schimmerte gelber Mauerpfeffer. »Sie können nicht für immer siegen«, sagte Frodo. Gleich darauf war der kurze Lichtschein erloschen, die Sonne tauchte unter, und wie wenn eine Lampe gelöscht wird, wurde es mit einem Schlag Nacht. Die Treppen von Cirith Ungol. Gollum zerrte Frodo am Mantel und zischte vor Furcht und Ungeduld. »Wir müssen weiter«, sagte er. »Hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Man macht schnell!« Widerstrebend kehrte Frodo dem Westen den Rücken und ging hinter seinem Führer her, dem dunklen Osten entgegen. Den Baumring hinter sich lassend, schlichen sie die Straße zu den Bergen entlang. Auch in dieser Richtung lief die Straße ein Stück weit geradeaus, bog dann aber bald nach Süden ab, bis dicht unter die große, vorspringende Felsschulter, die sie von fern gesehen hatten. Schwarz und abweisend ragte der Felsen über ihnen auf, dunkler als der dunkle Himmel darüber. In seinem Schatten kroch die Straße weiter, umrundete ihn, bog wieder nach Osten und begann steil anzusteigen. Frodo und Sam stapften schweren Herzens dahin, kaum mehr imstande, der Gefahr viel Beachtung zu schenken. Frodo hielt den Kopf gesenkt, seine Bürde zog ihn hinab. Ihr Gewicht, von dem er in Ithilien fast nichts mehr gespürt hatte, nahm wieder zu, seit sie die Wegscheide hinter sich hatten. Nun, als er merkte, wie der Weg unter seinen Füßen steiler wurde, blickte er müde auf. Und dann sah er sie, so wie Gollum es vorausgesagt hatte, die Stadt der Ringgeister. Er duckte sich, an die steinerne Böschung gedrückt. Ein langes, schräg ansteigendes Tal, wie die Bucht eines Schattenmeeres, stieß weit ins Gebirge hinein. Auf der gegenüberliegenden Seite, etwas weiter im Inneren des Tals, standen hoch auf einem Felssockel an den schwarzen Knien des Ethel-Duath die Mauern und Türme von Minas Morgul. Alles ringsum war dunkel, die Erde wie der Himmel. Doch die Stadt selbst hatte Licht. Nicht das eingefangene Mondlicht, das vor Zeiten die marmornen Mauern von Minas Ithil durchflutet hatte, des Mondturms, der strahlend schön in der Talmulde stand. Bleicher noch als der schwindsüchtige Mond in einer langsamen Verfinsterung war dieses Licht jetzt, flimmernd und wehend wie ein giftiger Verwesungsdunst, ein Leichenlicht, ein Licht, das nichts erhellte. Die Fenster in den Mauern und im Turm, ungezählte schwarze Löcher, blickten nach innen ins Leere. Doch die Turmspitze drehte sich langsam, erst in die eine Richtung, dann in die andere, ein riesiger, in die Nacht hinausschielender Gespensterkopf. Für einen Moment standen die drei Gefährten da, zogen die Köpfe ein, und ihre Augen sträubten sich gegen den Anblick. Gollum fand als erster die Fassung wieder, abermals zerrte er sie an den Mänteln weiter, sagte aber kein Wort. Fast musste er sie vorwärts schleifen, jeder Schritt fiel schwer, und die Zeit schien zäher zu fließen, so daß zwischen Heben und Aufsetzen des Fußes Minuten des Abscheus verstrichen. Doch langsam näherten sie sich der weißen Brücke. Hier überquerte die Straße blass schimmernd den Bach in der Mitte des Tales und strebte dann in Windungen zum Tor der Stadt hinauf, einem schwarzen Maul im äußeren Mauerring an der Nordseite. Breite, flache Streifen erstreckten sich längs beider Ufer, schattenhafte Wiesen mit fahlweißen Blumen bestanden. Auch die Blumen schimmerten, schön und doch abscheulich von Gestalt, wie Wahngebilde in einem bösen Traum. Sie verströmten einen schwachen, aber widerlichen Verwesungsgeruch, der das ganze Tal erfüllte. Am Kopf der Brücke, die von Wiese zu Wiese sprang, standen steinerne Figuren, täuschend Tier- und Menschenähnlich, doch allesamt entstellt und abstoßend. Von dem Bach, der lautlos unter der Brücke hindurchfloß, stieg Dampf auf, der sich in Schwaden und Kringeln um die Brücke legte. Aber dieser Dampf war eiskalt. Frodo spürte, wie seine Sinne zu kreiseln begannen und sein Geist sich verdunkelte. Plötzlich, wie von einer anderen Kraft als dem eigenen Willen getrieben, stürmte er vorwärts, taumelnd, die Hände wie zum Greifen ausgestreckt, den Kopf zu den Seiten hin und her schlenkernd. Sam und Gollum rannten ihm nach. Als er auf der Schwelle zur Brücke stolperte und fast gestürzt wäre, fing Sam ihn in seinen Armen auf. »Nicht da lang, nicht da lang«, sagte Gollum, flüsternd zwar, aber der Atem, den er durch die Zähne stieß, schien die Totenstille wie ein Pfiff zu zerreißen, und er kauerte sich entsetzt auf den Boden. »Halt, Herr Frodo«, flüsterte Sam seinem Chef ins Ohr. »Zurück, nicht da lang«, sagt Gollum, »und ausnahmsweise bin ich seiner Meinung.« Hand über die Stirn und riss die Blicke von der Stadt auf dem Felsen los. Der leuchtende Turm lockte ihn, und er kämpfte gegen den Wunsch an, über die schimmernde Straße zum Tor hinaufzurennen. Umzukehren kostete ihn Mühe, und er spürte, wie der Ring sich sträubte und an der Kette um seinen Hals zog. Auch seine Augen schienen, als er sie abwendete, einstweilen erblindet zu sein. Die Dunkelheit vor ihm war undurchdringlich. Gollum, der wie ein verängstigtes Tier am Boden kroch, verschwand schon in der Finsternis. Sam folgte ihm so schnell er konnte. Er stützte und führte den taumelnden Frodo. Nicht weit vom diesseitigen Ufer des Bachs war eine Lücke in der Mauer am Rand der Straße. Sie traten hindurch, und Sam sah einen schmalen Pfad vor sich, der sich in vielen Kehren die Hänge an der Nordseite des Tals hinaufzog. Wie die Hauptstraße gab er zuerst einen schwachen Lichtschein ab, der weiter oben verblasste und erlosch, als er die Wiesen mit den giftigen Blumen unter sich ließ. Auf diesem Pfad schleppten sich die Hobbits weiter, Seite an Seite. Gollum ging voraus, und sie sahen ihn nur, wenn er wartete und ihnen winkte, sich zu beeilen. Aus seinen Augen leuchtete dann ein grünlich-weißes Licht, das den giftigen Morgul-Schimmer entweder widerspiegelte oder aber, von eigenen Gemütsregungen angefacht, darauf antwortete. Dieses Leichenlicht und die schwarzen Augenhöhlen des Turms gingen Frodo und Sam nicht aus dem Sinn. Immer wieder blickten sie angstvoll über die Schulter zurück, und immer wieder rissen sie den Blick davon los, um ihn auf den dunkler werdenden Pfad zu heften. Mühsam kamen sie voran. Als sie über die Dünste des giftigen Bachs hinaus waren, wurde das Atmen leichter und der Kopf klarer. Aber nun waren die Glieder todmüde, als hätten sie schon die ganze Nacht eine schwere Last tragen oder gegen eine starke Strömung anschwimmen müssen. Schließlich konnten sie ohne Rast nicht mehr weiter. Frodo blieb stehen und setzte sich auf einen Stein. Sie hatten nun den Gipfel eines großen kahlen Felsbuckels erstiegen. Vor ihnen lag eine Einbuchtung des Talhangs, und um deren oberen Rand führte der Pfad herum nur noch ein breiter Sims mit einem Abgrund zur Rechten. Dann wand er sich über die steile Südwand des Berges hinauf, bis er sich in der Dunkelheit um die Gipfel verlor. »Ich muss ein Weilchen ausruhen, Sam«, flüsterte Frodo. »Es drückt mich schwer, Sam, mein Junge. Sehr schwer. Ich weiß nicht, wie weit ich's noch tragen kann. Jedenfalls muss ich erst mal ausruhen, ehe wir uns da hinaufwagen.« Er deutete auf das schmale Stück Weges vor ihnen. Zischte Gollum, der zu ihnen zurückgehastet kam. Er legte die Finger auf die Lippen und schüttelte mahnend den Kopf. Frodo am Ärmel ziehend, zeigte er auf den Weg voraus. Aber Frodo mochte sich nicht rühren. »Noch nicht«, sagte er, »noch nicht.« Müdigkeit drückte ihn nieder, aber nicht nur sie, er schien an Leib und Seele mit einem Bann geschlagen zu sein. »Ich muss erst ausruhen«, brummte er. Gollums Angst und Aufregung ließen ihn das eigene Schweigegebot vergessen. Er sprach wieder, zischend hinter der vorgehaltenen Hand, als wollte er die Laute gegen unsichtbare Horcher in den Lüften abschirmen. »Nicht hier, nein, nicht hier rasten, Blödmann! Augen können uns sehen. Sehen uns, wenn sie zur Brücke kommen. Fort hier, höher, höher, los!« »Komm, Herr Frodo«, sagte auch Sam, »er hat wieder mal recht. Hier können wir nicht bleiben.« »Na schön«, sagte Frodo, aber wie geistesabwesend, als spräche er im Halbschlaf. »Versuchen wir's.« Schwerfällig stand er auf. Aber es war zu spät. Im gleichen Augenblick bebte und wackelte der Fels unter ihren Füßen. Das mächtige, polternde Geräusch, lauter als zuvor, erschütterte den Boden und hallte in den Bergen wieder. Dann, mit augenversengender Plötzlichkeit, leuchtete ein starker, roter Blitz auf. Weit hinter den Bergen im Osten sprang er in den Himmel und färbte die drückenden Wolken scharlachrot. In diesem Tal des Schattens und des kalten Kadaverlichts wirkte er unerträglich grell und brutal. Gipfel und Grate stachen wie Dolche und Sägemesser kohlschwarz in die aufbrausende Flamme aus der Gorgoroth. Dann folgte ein krachender Donnerschlag. Und Minas Morgul gab Antwort. Fahle Blitze flackerten, blaue Flammenzungen sprangen vom Turm und den umgebenden Hügeln zu den mürrischen Wolken auf. Der Erdboden stöhnte. und aus der Stadt drang ein Schrei hervor. Wie ein ohrenzerreißendes Kreischen klang er, vermischt mit hohen, krächzenden Lauten wie von Raubvögeln und dem schrillen Wiehern angsttoller Pferde, lang nachzitternd und schnell zu einer schmerzhaften Höhe jenseits der Hörbarkeit ansteigend. Die Hobbits fuhren zusammen, warfen sich zu Boden und hielten sich die Ohren zu. Als der entsetzliche Schrei, in einem langen, klagenden Misston ausklingend, endlich verstummt war, hob Frodo langsam den Kopf. Am gegenüberliegenden Hang des engen Tals, fast in Höhe seiner Augen, standen die Mauern der bösen Stadt, und das Tor, wie der Eingang zu einer Höhle oder wie ein Rachen mit blitzenden Zähnen, klaffte weit offen, und aus dem Tor kam ein Heer. Alle waren sie in schwarzer Rüstung, schwarz wie die Nacht. Vor den fahlen Mauern und dem schimmernden Pflaster der Straße konnte Frodo die Krieger erkennen, kleine schwarze Gestalten, wie sie rasch und stumm herausmarschiert kamen, Reihe für Reihe in endloser Folge. Vor ihnen her zog ein großer Trupp Reiter, die sich bewegten wie an Schnüren gezogen, Schatten in Reih und Glied, und an ihrer Spitze ritt einer, der größer war als alle anderen, ganz in Schwarz bis auf den Helm, den er, wie eine Krone,